So iss und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag: Ich habe dem Alabama Fasten gelobt, so werde ich heute mit keinem Menschenwesen sprechen.